hören Sie jetzt nach dem Hörspiel Re Pasolini, der italienische Jazzpianist Stefano Battaglia, vorgestellt von Karl Lippegaus. I am Stefano Battaglia, the real one, the only one. Es geht in der folgenden Stunde um die Widmung eines Jazzpianisten an Pierpaolo Pasolini 1922 bis 1975. Mit seinem vielbeachteten Doppelalbum Re Pasolini ehrt ihn Stefano Battaglia aus der Toskana als Poeten, Romancier, Essayist und Filmemacher. Pasolini wurde zum Erfolgsregisseur mit den ersten Filmen, besonders mit Acatone und Mamma Roma. In Italien wurde er zur öffentlichen Figur, trat im Fernsehen auf, doch er konnte dann auf diese Popularität verzichten, dabei auch gegen Teile in seinem Inneren ankämpfen, die für ihn inakzeptabel geworden waren. Ein sehr schmerzhafter Prozess. Stefano Battaglia aus Siena erklärt, er bewundere Pasolinis Mut zum Experiment und Risiko, Zitat, seine Fähigkeit, Gegensätze miteinander in Koexistenz zu bringen, nicht nur kulturelle, das Heilige und das Profane, sondern auch politische, ethische und religiöse Inhalte. Pasolini sei für ihn, sagt Battaglia, mehr als nur ein Nonkonformist und Revolutionär gewesen. Pasolini und das Kino, zum Beispiel in Medea mit Maria Callas in der Hauptrolle und in Theorema. Pasolini und Rom, seine Lyrik, mit der er ein uraltes Volkswissen des ländlichen Italiens vor dem Verschwinden zu retten versuchte. Dies sind weitere Themen von Stefano Battaglias ungewöhnlicher musikalischer Hommage. Stefano Battaglia treffen wir vor den Toren Sienas, wo er jedes Jahr an Italiens berühmter Sommerakademie für Jazzmusiker unterrichtet. Thank you. cosa curiosa è che Pasolini si occupava di tutto tranne che di musica direttamente, no? Non era un musicista. Pasolini hat alles selber gemacht, außer Musik, er war ja kein Musiker. Man kann aber in seinem Werk, besonders in den Filmen, die Musik ständig erfühlen, da sie ihm viel bedeutet hat. Die Musik und die Stille. Es gibt immer wenige Dialoge in seinen Filmen. Ständig finden sich jedoch Hinweise auf verschiedene Musiktraditionen, wie etwa die der Renaissance. Mit ihr fühlte er sich sehr verbunden. Nicht nur mit der Kunst, sondern auch mit der italienischen Musik und der deutschen Barockmusik. La musica italiana del Rinascimento e poi invece la musica barocca tedesca, soprattutto Bach. Vor allem Bach und das Requiem Mozarts liebte er sehr. Dieses Interesse Pasolinis an Musik verästelt sich bis hinein in die Moderne, bis zu den französischen Impressionisten und der zweiten Wiener Schule. Interessant ist, dass es keine direkte Verbindung zwischen dem Filmemacher und der Musik gab. Aber genau deshalb fand ich es reizvoll, den Versuch zu wagen, mit den Mitteln der Musik sein Leben und sein Werk zu durchleuchten. Ich glaube, dass er ein großes Verlangen nach Musik hatte und sein aufwärtsgerichtetes Streben entsprach ganz dem von Musik, einer Musik, mit der er sich im Grunde nie beschäftigt hat. Che la musica fosse il suo grande desiderio, no? E fosse la sua attenzione verso l'alto, fosse proprio la musica che non ha mai provato a farla, no? Hier ist er vor uns, auf einem alten Foto, der unendlich schüchterne Jüngling, nach Russenart gekleidet, Kosakenhosen und Stiefel, eine Geige unter dem rechten Arm, den Bogen in der Hand, die linke in die Hüfte gestützt. Wir schreiben das Jahr 1936, Pierpaolo besucht die Schule in Reggio Emilia. Er lernt Violine spielen und wird einige Monate später schon damit aufhören und sich dem Klavier zuwenden. Die Musik war nur ein kurzes Abenteuer. Das Schreiben im friaulischen Dialekt verband den späteren Schriftsteller mit dem Kern dieses Lebens. Zugleich jedoch war es ein deutliches Zeichen für seinen Abstand und sein Anderssein. Nur ein Fremder mit seinem unverfälschten Gehör konnte Klang von Klang, Vokabel von Vokabel unterscheiden. Noch rückt die Musikalität seines Heimatdorfes Casarsa das Bekenntnis in die Ferne, drängt es bis an die Grenzen, hin zu einer Sehnsucht nach der verlorenen Heimat. Eine Heimat der Poesie, eine Provence, die in der Einbildung existiert. Das Motto des ersten Gedichtbüchleins stammt von dem provenzalischen Troubadour Père Vidal. Ich singe in den Spiegel und kämme mich beim Singen. Da lacht in meinem Auge der sündige Teufel, klingt meine Glocken, drängt ihn zurück. Das schreibt Enzo Siciliano in seiner großen Biografie Pasolini, Leben und Werk. Thank you. Stefano Battaglia, Pianist aus Siena. L'altra domanda è perché questo omaggio a Pasolini è che ho sempre trovato affascinante la molteplicità della sua opera. Warum diese Hommage an Pasolini? Nun, mich hat immer die Vielschichtigkeit seines Œuvres interessiert. Ich sehe da Ähnlichkeiten mit meiner eigenen Position, meinem persönlichen Blick auf die verschiedenen Musiktraditionen. Das geht nicht nur in eine präzise Richtung, sondern ist gleichsam ein kreativer Blick, der um 360 Grad schweift. Ich drücke mich gerne in den verschiedensten musikalischen Sprachen aus. Ich versuche, den Tiefgang der inhaltlichen Auseinandersetzung nicht aus dem Auge zu verlieren. Etwas, das man von Pasolini gut lernen kann. Wenn man sich für viele Dinge interessiert, mag das gewöhnlich ein etwas oberflächlicher Ansatz sein. Bei Pasolini findet sich jedoch ein breites Interesse, ein großer Radius, eine Öffnung. Gleichzeitig jedoch gibt es etwas sehr Profundes in der Vertikale, etwas wirklich Unglaubliches und Einmaliges in der Geschichte der italienischen Kultur. Wir müssen in der Tat bis zu Leonardo da Vinci zurückgehen, um auf eine andere, ähnlich vielseitige Figur zu treffen. Dobbiamo tornare indietro sino a Leonardo da Vinci, secondo me, per trovare un'altra figura così straordinaria. Thank you. In Italia la grandezza di Pasolini è stata come seppellita dalle polemiche della sua. Die Größe Pasolinis wurde in Italien so gut wie begraben unter der Polemik, die vor allem seine angeblich primitive Religiosität betraf, sein primitives Verständnis des Christentums, seine Homosexualität und den Kommunismus. Es gibt so etwas wie eine Schicht aus oberflächlichen Dingen, mit der das Œuvre Pasolinis zugedeckt wurde. Ich glaube, in Italien sind wir Spezialisten darin, einen Schleier der Polemik zu bilden und so bestimmte Wahrheiten zu umhüllen. Sicher waren die Wahrheiten Pasolinis sehr hart und brutal, wohl auch sehr unbequem. Jeden Tag forderte er uns auf zur Umkehr und dass wir die Bedeutung wiederfinden müssten, was es überhaupt heißt, ein Mensch zu sein, beziehungsweise sich human zu verhalten. Es kam ihm darauf an, dass wir uns als Menschen verstehen. Menschen, die etwa 80 Jahre auf diesem Planeten leben und mitten in der Natur sind. Die Bedeutung all dessen wiederzufinden, war ihm sehr wichtig. Die Gesellschaft, die Politik und die Kirche haben seit vielen Jahrhunderten völlig andere Entscheidungen getroffen. Das hat diese Umkehr so unendlich schwer gemacht. Mit allen Mitteln hat man versucht, die Wahrheit zu verschleiern. È molto chiaro che l'idea di progressismo in Pasolini era un'idea. Für mich ist klar, dass die Idee des Fortschritts bei Pasolini nichts mit der Industrialisierung zu tun hatte, sagt Stefano Battaglia. Ja, dass sie von ihr sogar abgetrennt war, abgetrennt von der Globalisierung und der Wirtschaftspolitik. Für Pasolini bedeutete das Weitergehen eine Rückkehr, um überhaupt wieder eine humane Dimension zu erlangen. Es gab nun Momente in der Zivilisation, die er als Anhaltspunkte betrachtete, etwa die Renaissance, die Kunst des Mittelalters. Das waren einige seiner Bezugspunkte. Er fühlte sich vor allem von der Zeit Christi angezogen. Nicht von ungefähr waren in der letzten Phase seines Lebens paradoxerweise Afrika und Indien für ihn große Modelle, weil es Länder waren, die losgelöst waren von dem System der Weltökonomie. Für ihn waren das noch verbleibende Orte, wo sich Reinheit und wo sich Reserven der Menschheit, wo sich das Sakrale finden konnte. E dove ancora era possibile incontrare il senso del sacro, no? Sì, è proprio la ragione principale, no, per cui io mi sono deciso. Der Hauptgrund, warum ich mich entschlossen habe, Musik über Pasolini zu schreiben, sagt Stefano Battaglia, ist der, dass ich sein Oeuvre so besonders liebe und weil ich den widersprüchlichen Charakter bei ihm so interessant und eklatant finde. Der Widerspruch besteht darin, dass Pasolini gegen die Verschmutzung, wie er sagte, die Contamination war, gleichzeitig aber selbst bewusst kontaminiert damit lebte. Genau das ist ja bei uns beim Improvisieren auch der Fall. Der Improvisator benutzt verschiedene widersprüchliche Ausdrucksmittel und versucht, sie in eine Sprache zu verschmelzen. Ich fühle mich sehr mit dem Urchristentum verbunden, ähnlich wie Pasolini, der Zeit vor der Entstehung der Kirche. Alles, was mit dem Gefühl des Sakralen zu tun hat, ist sehr wichtig. Es ist etwas, zu dem man zurückfinden sollte, meine ich, sowohl von innen als auch von außen her. Mit diesen Mauern, mit diesen wunderschönen Kirchen, die wir in Italien haben. Der Musikproduzent Manfred Eicher hat auf diesem Album eine sehr schöne Übersetzung von Lawrence Ferlinghetti ausgesucht, von Li Campanis, das ist der Gesang der Glocken, ein Gedicht aus dem Friaul. Es zeigt uns, wie sehr Pasolini mit der Bedeutung des Klangs verbunden war, dem Klang der Glocken auf dem Land, der Bedeutung des Feierns, aber auch der Initiation, also der Klang als Ursprung und Symbol von etwas. Il suono come origine di qualcosa, come simbolo di qualcosa, no? Bye. tutto questo periodo del Friuli soprattutto, il periodo in cui ancora Pasolini era concentrato completamente solo sulla bellezza del. Die ganze Periode im Friaul in den 40er Jahren zeigt Pasolini noch völlig konzentriert auf die Schönheit der Kunst und der Natur. Demgegenüber ist die spätere Zeit in Rom wie ein Aufprall für ihn, aber auch ein Zusammentreffen mit der Industriekultur, dem Kino und der Gewalt der Metropole. In der frühen Zeit im Friaul finden wir den lyrischsten Pasolini. Dort, wo er am meisten von der Politik entfernt ist, von der Anthropologie, am wenigsten polemisch argumentiert, total konzentriert auf die Kunst, auf die Volkslyrik und das Vorkriegsitalien. C'è anche una poesia che si chiama Spiritual, che in Friulano. Es gibt bei uns eine Lyrik, die auf Friaulisch Spiritual genannt wird, und sie wird genauso geschrieben wie das englische Wort Spiritual. Es zeigt uns, dass er als Volksdichter sehr mit dem Menschsein verbunden war, weshalb er Gedichte geschrieben hat, die auch mit dem Blues gemeinsame. Weshalb er Gedichte geschrieben hat, die auch mit dem Blues viel gemeinsam haben. Zum Beispiel gleicht Acatone als Gestalt sehr den amerikanischen Beatniks, dem römischen Proletariat der 1950er und 60er Jahre, obwohl es einer anderen Kultur entsprang. Anche se culturalmente diverso, è molto vicino al Beatnik americano degli anni 50 e 60. Thank you. Pier Paolo Pasolini ging es um die weiten, unerforschten Einflussbereiche des Unbewussten. In ihnen machte er das reine Bedürfnis nach sozialer Gerechtigkeit aus. Doch diese Reinheit war in ihm Stimme des Inferno, Vision der Unterwelt. Die großartige Sprachbegabung, so verschieden von der, die der Mundartdichter aus Casarsa hervorgekehrt hatte, Ragazzi di Vita, ist nur Klang, es ist nicht Melodie, schreibt Enzo Siciliano. Der Dichter von Gramscis Asche kennt eine Musikalität mit langsamen, schmerzlichen Akkorden. Die Musikalität lässt die Adjektive auf den Notenlinien förmlich dahinlaufen. Sie sind alle inspiriert von ausgebliebener Befriedigung, von trübsinnig verhaltenen Schritten und von verblasstem Glanz. Als der Pasolini-Film Acatone 1961 auf der Biennale in Venedig aufgeführt wird, erregt er großes Aufsehen. Er entzweit Kritiker und Publikum. Die Musik war von den Klassikern entlehnt, die Matthäus-Passion von Bach und der Schlusschor der Passion, der, wie auf die Armseligkeit von Kleidung und Gesichtern der Darsteller aufgepfropft scheint. Es erzielt eine Gefühlstiefe, die im italienischen Film seit Rom offene Stadt nicht mehr erreicht war. Filme machen konnte für Pier Paolo Pasolini den, Zitat, Wunsch, den eigenen Zwangsvorstellungen zu entkommen, bedeuten. Die ins Dunkel gerückte römische Welt hatte sich mit Acatone in einen Leidensweg verwandelt. Morgens arbeitete Pasolini verbissen bei sich zu Hause. Auf seinem Plattenspieler lag Musik des 18. Jahrhunderts, vor allem Bach und Vivaldi. Die innere Unruhe oder der Zorn verzehren ihn. Stefano Battaglia. Questa è una delle contaminazioni proprio di Pasolini. Hier haben wir nun eine der Kontaminationen bei Pasolini. Der Film Acatone ist kein provozierender Film, nicht explizit, sondern auf subtile Weise. Da gibt es diese Rückkehr zu der vollendeten Schönheit, dem Tempel der Schönheit, repräsentiert durch die Musik Bachs. Und das gleich neben dem Symbol der Unvollkommenheit, das die Brutalität und Vulgarität darstellt. Dieser Gegensatz ist unglaublich stark. Man lebt in dem ganzen Film durchweg in einem starken Gefühl der Irritation. Und diese Verwirrung rührt eben genau von dem Gegensatz zwischen dem Vollkommenen und dem Irdischen her. Ovviamente non sono d'accordo su quanti pensano che in Bach ci sia solo un elemento di verso l'alto. Ich stimme nicht mit vielen Meinungen überein, die behaupten, dass in der Musik von Bach nur ein Gefühl des gen Himmelstrebens latent ist, sagt Stefano Battaglia. Sie hat auch viel Menschliches, eine große Ausdruckskraft, viel Sinnlichkeit. Ich glaube deshalb, dass Pasolini Bach so sehr geliebt hat, weil in Bach sowohl Gott als auch die Erotik zu spüren sind. Es war einfach alles bei ihm vorhanden. Il sesso, c'era tutto, c'è tutto. Sie hörten im Anschluss ans Hörspiel Re Pasolini. Der italienische Jazzpianist und Komponist Stefano Battaglia aus Siena, vorgestellt von Karl Lippegaus. Nach den Nachrichten folgt hier im Deutschlandfunk das Atelier neuer Musik. I am Stefano Battaglia, the real one, the only one. Thank you.